Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Und heute haben wir uns ein ganz tolles Thema ausgesucht, nämlich Gateway Anime. Was waren unsere Gateway Animes? Was sind Gateway Animes? Und welche würden wir persönlich empfehlen? Das sind so die Fragen, die wir heute beantworten wollen. Oder gibt es überhaupt den Gateway Anime? Dafür habe ich wieder meine drei Stammgäste mittlerweile. Zum einen Asen. Asen. Hi. Ja. Der ist noch ein bisschen müde. Ich habe wirklich gerade den Einsatz verpasst. Das ich habe eigentlich gerade die ganze Zeit nur darauf gewartet. Fuck. Sorry. Stark. Dann. Sehr gut. Igeljäger. Yo. Und Lixor. Holla. Ja, der Einstieg ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn jemand sagt, was denn so sein Gateway-Anime war, mit dem er in Animes reingekommen ist oder womit er angefangen hat, Animes intensiver zu schauen. Wer soll denn anfangen? Hm. Deiner Meinung nach? Ja. The Host. Ja, ich soll anfangen. Ja, ja gut, dann lege ich mal vor. Mein Gateway-Anime, das ist schwierig in dem Sinne, weil ich habe als erstes bewusst als Anime geschaut Naruto, aber wirklich intensiv beschäftigt habe ich mich erst ab Blackrock Shooter, was ein bisschen peinlich ist, weil ich Blackrock Shooter damals überragend fand und es ist nicht wirklich überragend. Das Ganze kam irgendwie so, dass ich hatte ja kein Privatfernsehen bei meinen Eltern und deswegen bin ich immer zu meiner Oma gefahren und habe dort geguckt und halt den ganzen RTL 2 Schwachsinn. Und Jahre später das Ganze nachgeholt per Internetstream und weil ich immer so viele Wallpapers sammle, bin ich so zufällig auf ein Wallpaper von Blackrock Shooter gestoßen. Ach, mir sieht interessant aus. Geguckt, was ist. 8 Episoden. Kann man mal machen. Und das Ding hat mich damals so weggeblasen. Das war unnormal. Heute ist es eigentlich, ist mir bewusst, dass es ziemlich schlecht ist, aber damals war das schon richtig heftig und seitdem fange ich an, so Animes abzuarbeiten, die man gesehen haben muss. Ich glaube, da geht's aber nicht nur dir so, dass du deinen Gateway-Anime jetzt schlecht findest. Oh je. Also das erste, was ich aktiv als Anime wahrgenommen habe, war SAO, als mir das mein Cousin gezeigt hat. Das fand ich damals auch richtig geil. Dann habe ich mir die ganzen Pleb-Dinger halt angeschaut, wie Mirai Nikki und Elfenlied und was weiß ich. Und heutzutage finde ich das halt echt alles schlecht. Und damals fand ich alles geil. Damals, ja, vor alles. Ja, so lange ist das bei lange mir jetzt her. Nicht her. Ja, vor 3 Monaten. Vor 2 Jahren oder so ungefähr. Vor 2 Jahre, okay. Etwas mehr mit einer Weile. SAO war, glaube ich, auch einer der ersten, die ich gesehen habe. What the hell? Ja, traurig. Sorry. Ja, du, ich wollte gerade sagen, Igeljäger. Also, okay. Also, das hört sich wahrscheinlich genauso bescheuert an, aber ich bezweifle, ich bin da jetzt nicht der Einzige. Ich habe zwar damals auch im deutschen Fernsehen Naruto gesehen und hab lustigerweise mich damit dann zum ersten Mal im Internet auch mit beschäftigt, weil mich hat's irgendwie genervt, wie offensichtlich alles zensiert wurde darin. Deswegen habe ich dann immer im Internet nach den unzensierten Folgen gesucht, die dann auch höchstwahrscheinlich meistens in Japanisch waren. Aber da gab es auch teilweise irgendwie vereinzelte Sachen, wo die irgendwie den deutschen Dub drüber geklatscht hatten, aber das war schlecht gemacht meistens. Der sogar immer noch seine Animes auch teilweise noch auf YouTube geschaut hat. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, aber es waren halt irgendwie so schlechte Streaming-Seiten wie Proxer oder so immer. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur mit diesem fucking Shonen beschäftigt, wie Naruto, und habe ein bisschen One Piece auch im Internet gesehen und so. Und dann, als ich, keine Ahnung, so 14, 15 war, dann hat dann ein Kumpel von mir gesagt so, ey, schau mal richtig gute Anime, ja, es gibt noch viel mehr als diese Shonen. So, was hast du mir zu bieten? Ja, und dann habe ich Mirai Nikki gesehen. Oh je, das hat so viel mehr zu bieten. Und ich fand es so geil. Oh ja, I can identify with you. Richtig gut. So geil. Juno was my waifu. Naja. ja, und dann habe ich halt dadurch, keine Ahnung, seit dadurch bin ich ein bisschen so ins Anime-Streaming noch mehr reingekommen, halt noch verschiedene Dinge ausprobieren, habe ich dann angefangen irgendwie die Genres, die mir Reinicke hatte, dann angefangen irgendwie zu suchen auf Proxer, so also, oh, Psychological, was geht so bei Psychological, dann habe ich das beliebteste geschaut oder so. Dadurch habe ich dann solche Meisterwerke teilweise gesehen wie Guilty Crown und was weiß ich noch für Kacke. Und bis ich dann, habe ich erstmal, keine Ahnung, fast 2 Jahre lang nur so Plebeian-Zeugs geguckt und schon. Und ja, das wäre eigentlich sozusagen mein Gateway dann gewesen. Also Naruto und genau, der edgy Shit. Also eigentlich so wie bei Markus, nur halt ein Also bisschen länger. alles Bullshit. Yes. Was ich allerdings empfehlen würde als Gateway-Anime, wäre keiner von diesen. Eventuell. Ja, dazu Wieso nur? können wir ja später noch Dazu kommen wir kommen wir später. später, okay. Ja. Mireniki ist bestimmt ein guter Gateway. Oh ja. Ja, wenn Aus sich jemand Ausdruck kann man Anime, sich nicht aus Animes aussuchen. raus. So. Aber Ich meine, okay, irgendwo muss Asen. ja der gute Ruf herkommen, ne? Ich Ja. Ja. Ja, Es hat wenn aber man auch wohl noch sonst. gereicht, ne? Bevor man wusste, was das wirklich noch zu bieten hatte. Ah ja, und ich habe Man ist. Elfenlied gesehen. Das war, glaube ich, auch so einer der ersten. Zusammen mit Mirai, also der edgy Shit, sozusagen. Aber als 14-, 15-Jähriger ist man auch extrem edgy, also. Habe ich so einen Gerne ist Pass das dafür. erwachsen. Ja, das ist. Ich fühle mich so erwachsen, ey, so cool. Ja. Und Arthur, was war dein Gateway? Mein Gateway war Elfenlied, war der erste Anime, jetzt mal dem ganzen Spaß im deutschen Fernsehen abgesehen, wobei ich da auch schon Naruto und so weiter absolut nicht mochte. Die Animes, die ich da geschaut habe, waren halt, sagen wir mal, Kickers. Aber, Das habe ich auch gesehen. ja, Kickers war geil. Das war auch der einzige, den ich mochte. Ich habe Naruto mit 12 oder so gesehen. Keine Ahnung, wann du es gesehen hattest. Obwohl, ich kann mich eigentlich daran erinnern, viele meiner Freunde mochten es nicht und haben gesagt, Dragon Ball ist viel besser. Dragon Ball mochte ich auch nicht. Und da wurde es faszinierend damals. Aber egal. Nee, Kickers habe ich damals gesehen, aber die richtigen, das erste Mal, wo ich wirklich Animes geschaut habe, wo ich auch wissentlich nachgesucht habe, dass es Animes sind, das war halt doch Elfenied. Und das habe ich damals auf YouTube geschaut. Ich auch. Ich auch. Mit, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Auch irgendwie 12 oder so. Und danach ging es halt weiter mit, habe ich genau das gleiche gemacht, von wegen nach den gleichen Genres gesucht und habe dann angefangen, Death Note zu schauen. Und nach Death Note ging es dann richtig los, weil ich dann festgestellt habe, oh, es gibt zwei, drei Leute in meiner Umgebung, die auch Anime schauen. Was schaut ihr denn so? Und dann ging es los, Rosario to Vampire und Konsorten. Dann kam bei mir der Shonen-Kram mit unter anderem dann halt auch Mirai Nikki. Und das hat mich dann irgendwie hingebracht. Und jo, was ich empfehlen würde als Einstiegsshow, darüber habe ich auch ein Review gemacht, gerade aus dem Grund, weil ich den Anime eigentlich als sehr, sehr gutes Einsteiger-Material sehe, ist halt Yoka. Ich denke mal, wieso werden wir sowieso gleich nochmal quatschen, aber jo, das war dann halt mein Gateway von Elfenlied halt über dann eben auch den Shonen-Schwachsinn. Was würdet ihr denn sagen, was der Grund war, dass gerade dieser Anime dazu geführt hat, dass ihr euch mehr mit Animes beschäftigen wollt? Meinst du jetzt bei mir jetzt Naruto oder sowas wie Mirai Nikki? Mirai Okay, es ist edgy und Teenager sind edgy und das ist die Erklärung. So, oh, das ist ja viel cooler als alles, was im Fernsehen läuft. Da Das, sterben Menschen so geil. ja, Blut und Waifus. Die Friedhofszene. Ja, Elfenlied. ah ja, Oh Gott. Mann. Cringig, ey. Ja, heutzutage auf jeden Fall. Ja, Damals war das ich. der Shit, hallo? Ja, es ist halt einfach auch, was bei Blackrock Shooter so war. Das war halt das, was ich heute Overacting nennen würde, war halt damals einfach bewegend. Und das hat einfach einem mehr gecatcht als ich, was damals im Fernsehen lief, Tatort oder so. Was nur passiert wäre, wenn man als ersten Anime so einen Kram wie Clannad oder so gesehen hätte. Das wäre interessant, wenn wir so eine Person dabei hätten. Oh ja. Planet Habe ist ich nicht auch edgy genug. relativ früh geschaut, aber. Ja, genau deswegen. Ja, oder was passiert wäre, wenn man als erstes einen guten Anime geschaut hätte. Puh, das ist möglich. Das ist schwierig. Was sind denn noch so große Gateway-Animes, wenn man jetzt so zurückschaut? Also die großen drei, selbstverständlich, Naruto, Bleach, One Piece und. Heutzutage die ganzen Hype-Shows sehr wahrscheinlich. So Dinge wie Attack on Und Titan, Fairy Tail. Steins Gate, ja, Fairy Tail. Ja, Fairy Tail. Bleach hätte ich gar nicht mal mit reingenommen. Ja, Das war eh vielleicht zu Ende, oder? so, ja doch, ich, also in Deutschland vielleicht nicht so krass, aber Ja, was in ich sagen kann anderen auf jeden Ländern. Fall, das habe ich in meinem Abi-Kurs ein bisschen mitbekommen, von wegen, weil es irgendwann durchgekommen ist, dass wir, das ist eigentlich auch eine gute Anekdote, hatten wir irgendwann mal, hatten wir, in unserem Englisch-Leistungskurs hatten wir eine Stunde frei. Und da ist irgendjemand aus der Klasse auf die Idee gekommen, der die Tastatur hatte und meinen YouTube-Channel gekannt hatte, dass wir uns das Video von Lelouch angeschaut hatten, was ich ja auch hochgeladen hatte, von wegen dem Hentai-Fandub. Mal ganz abgesehen davon, dass es einfach auch super cringig war, für mich dazu sitzen, aber was soll's. Und lustigerweise, was passiert ist, dass zwei, drei Leute dadurch auch auf Anime gekommen sind. Und was? Deren, ja, ist seltsam. Durch deinen Hentai-Fandub. Nice. Ja, durch den Hentai-Fandub. Die haben mich auch gefragt, woher die Show stammt. Ich meine, ich hab ihnen gesagt, okay, Infinite Stratos, aber... okay. Nee, aber die sind dann halt auch auf Anime gekommen. Und was ich dann noch mitbekommen habe, ist, dass so zwei, drei Leute dann halt noch auf mich zugekommen sind und haben mich nach Shows gefragt. Dann hab ich natürlich auch geschaut von mir, okay, ich hab das und das und das und das. Und worauf die geantwortet haben, ist von mir, ja, ich hab da so ein paar Shows gefunden. Da hab ich gefragt, ja, welche denn? Ja, beispielsweise No Game No Life war das zu der Zeit, als das geehrt hat und so Geschichten. Also gerade diese Schiene SAO, SNK und so Geschichten, das sind ganz, ganz, ganz dicke Shows gerade. Einer ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Gundam. Hab ich auch gedacht, ja. Oh, ja, das ist good taste. Ist schon mal besseren Taste als fucking edgy Anime zu schauen. Aber es ist schon interessant, dass gerade das der Beweggrund war dafür, dass die sich Anime anschauen. Wie alt waren die? Das war jetzt, ja, wie gesagt, als Ding jetzt geehrt hat. Wann hat der Game of Life geehrt? Letztes Jahr ist das schon, ne? Ja, letztes Summer Season. Ah. Ja, die sind auch so ungefähr 19, ne? waren das. Okay, also. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass 19-Jährige auf diese Art dann noch reinkommen, weil meistens würde ich dann so sagen, okay, man ist erwachsen genug, jetzt würden die wahrscheinlich nicht mal auf diesen Fanservice-Shits stehen. Dann würde ich dann Dinge halt wie Death Note empfehlen, aber naja. Ja, bei ein paar verstehe ich den Appeal, wenn sie angefangen haben mit No Game No Life oder SAO, weil sie einfach diesen Gaming-Schwachsinn immer noch drin haben. Das ist bestimmt ein gutes Thema, was man bestimmt gut abarbeiten kann. Fängen sie nicht, keine Ahnung, ich werde es ja jetzt morgen wieder mitbekommen mit meinem Abikurs, von wegen, wenn sie dann auf mich zukommen mit Overlord, aber hey. Ja, nur Game Life hat aber immer noch einen gewissen Unterhaltungsfaktor, deswegen selbst für Erwachsene würde ich mal sagen. Aber wobei, ist sehr japanisch halt. Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, jemand, der nicht im Anime-Genre drin ist, würde das halt nicht mögen wollen, so, oder also, wenn er schon erwachsen ist, aber wenn du gerade so reinkommst, dann. Unterhält das schon. Das ist ja nicht so, dass es totaler Dreck wäre. Yes. Ist halt nur inhaltlich sehr dünne. Und wenn man jetzt halt weiter zurückgeht, was war denn, wenn man so früher, was würdet ihr da so bezeichnen? Also Cowboy Bebop sehr wahrscheinlich. Oh ja. Ja, alles, was halt irgendwie mehr an den Westen gerichtet ist, sowas wie Black Lagoon, ist ziemlich easy zu schauen. Mhm. Death Note ist einigermaßen westlich an manchen Aspekten. Oh, und vielleicht, weil es halt so fucking bekannt ist, als schon Einstieg Attack on Titan, auch wenn ich das nicht gerne empfehle, aber man kann nicht wirklich sagen, dass es großartig abschreckt vom Genre, sag ich mal, als ersten Eindruck. Ja, die meisten Probleme mit Attack on Titan sind sehr, sehr subjektiv, wenn man sich das Ganze anschaut, aber... Ja, das ist halt, keine Ahnung... Das ist halt eine der Shows, ich würde mich beinahe schon aus dem Fenster nehmen und ich würde halt die Shows auch empfehlen können, wie... Fällt der Titel nicht ein. Ist einfach mir angewöhnt, meine Anime-Liste mal im Hintergrund aufzumachen. Gib mir eine Minute. Habe ich auch immer. vielleicht kann ich noch ganz kurz über das Hyoka reden, was du dann nanntest als Empfehlung. Also meinen Senf dazugeben. Hyoka an sich ist zwar nicht, es schmerzt zwar nicht als ersten Einstieg, aber ich finde es immer noch ziemlich speziell, was so als Empfehlung jetzt geht, weil viele Leute gehen halt in eine Show, um irgendwie halt konstant unterhalten zu werden. Und Hyoka ist halt ziemlich, ist halt Slice of Life. Und deswegen ist es dementsprechend auch... Der Grund halt, wieso ich Hyoka empfehlen würde. Ja, ich meine, Slice of Life ist schon ein guter Punkt. Aber von wegen Hyoka setzt einen netten Nebenfokus auf diesen Mystery-Aspekt. Weil was Hyoka ja gemacht hat, ist hier nun wieder einfach diese kleinen Rätsel reingeschmissen, ne? Beispielsweise, was ich richtig cool fand an Hyoka, war diese eine Folge. Ich weiß nicht mal, welche Folge es war. Ich glaube 17 oder so. Wo die gesamte Folge einfach nur daraus besteht, dass die beiden Hauptcharaktere da im Clubraum sitzen und die Durchsage kommt von wegen, ja, hier Schüler XY kommen ins Sekretariat und wo dann durcherzählt wird. Und ich stelle mir vor, wenn ich das erste Mal Animes schauen würde und ich meine, klar, Hyoka ist Slice of Life, aber woran Hyoka ein bisschen an der Strippe hält, sind ja diese kleinen Mystery-Dinger, wo man dann immer noch angehalten ist, drüber nachzudenken und so weiter. Und Hyoka ist jetzt keine der Animes, die sagen von wegen, man kann jetzt gar nicht auf die Lösung kommen, die wir jetzt euch gerade geben, wie beispielsweise auch als sie dem selbstgedrehten Horrorfilm analysieren sollten. Das war auch ziemlich interessant, fand ich. Und da ist das Ganze noch ein bisschen eingängiger als andere Slice-of-Life-Shows. Und gleichzeitig versucht eben Hyuka ein bisschen mehr den Zuschauer zu binden, eben durch diesen Mystery-Aspekt, wo sie einen noch anhalten. Nicht so wie Danganronpa, wo sie sagen, hey, die gesamte Show basiert darauf, aber tun da ein bisschen das Ganze aufbauen. Das Kyoto Animation ist ein gutes Studio von der Animation her, vom gesamten Budget her. Es sieht einfach gut aus, würde ich sagen. Und die Charaktere sind interessant genug geschrieben für Einsteiger, ohne dass man gerade so eine unfassbar tiefe Show, wie sagen wir mal, Ergo Proxy oder sowas anfassen würde. Wo es auch Leute gibt, denen ich das empfehlen würde, aber das kann man halt nicht der breiten Masse empfehlen. Das Ja, das würde ist ich halt die halt sagen, Frage, Joker. was man erwartet, muss man halt herausfinden. Oder wenn man jemandem was empfehlen will, wenn man halt, sag ich mal, stumpfe Unterhaltung will, dann ist man mit Attack on Titan schon ziemlich gut bedient. Aber ich würde halt sagen, Kyoka ist füllt dann eine ähnliche Spalte. Es ist halt nicht diese actionreiche Unterhaltung. Und das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Und zwar, das sind halt Titel, wo man auch sagen könnte, die könnte man für Einsteiger bedingt empfehlen, sagen wir Sachen wie Samurai Champloo. Also nochmal ganz kurz zu Yuka. Halt mein Hauptproblem damit ist halt, dass ich irgendwie wissen müsste, wem ich das jetzt empfehle, weil wenn ich weiß, der ist jetzt nicht gerade der geduldigste, dann wird er höchstwahrscheinlich Yuka nicht so sehr mögen. So als kleines Beispiel. Und sowas wie jetzt Attack on Titan würde er höchstwahrscheinlich eher gucken, weil es halt von Anfang an einen halt reinhuckt. Und Yuka ist halt, geht halt sachte hinein, gibt einem ein paar Mysteries, die interessant sind und hört dann auf. An sich kurz beschrieben. Ja, kann ich sehen, wo das herkommt. Würde ich allerdings nicht so sagen. Was ich bei Yuka Ja. gerade ansprechen für einfach Beginner sehen würde, sind halt diese ganzen Nebenplots. Anstatt dass du einen wirklich durchgängigen Strang hast, was ja auch nicht unbedingt so typisch ist für die Shows, die man da sieht. Man wird ein bisschen besser reingeeased über Yuka, finde ich, als über Attack on Titan. Aber ist es schon richtig, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, wenn man das empfiehlt. Ist es halt ein bisschen spezieller, was von den beiden man jetzt sagen würde. Aber ich würde auch nicht mehr Attack on Titan gerade empfehlen. Also bevor ich da was wie Attack on Titan empfehle, würde ich schon eher in Richtung nochmal ein bisschen dumpfere Unterhaltung, sage ich mal, gehen. Mit Sachen wie gesagt, Samurai Champloo oder auch Black Lagoon. Black Lagoon ist eigentlich immer ein sicherer Bet, aber Jeden Fall. auch Cowboy Bebop. Ja, oder wenn man jetzt halt versuchen möchte, auch was, sag ich mal, mit viel Inhalt zu nehmen. Und Action sind es halt eigentlich sowas wie Ghost in the Shell oder Akira, so die Filme, die man damit abhandeln könnte. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, ob die einen dann wirklich ins Anime-Genre reinbringen Na. oder ob man das mehr als einfach als Film sieht. Ja, ich glaube, also ich habe damals selbst, also als ich noch nicht mal richtig den Unterschied kannte zwischen Anime und Cartoon, da habe ich auch einen Haufen Anime-Filme gesehen, wo ich eigentlich bemerkt habe, dass es Anime Und ist. die ganzen Studio Ghibli-Filme halt, Ja. wenn es einschlägt. Ja, Also. das meine ich ja. Also das, ob man die dann überhaupt so als Anime wahrnimmt und nicht mehr als Film, das ist dann Glaube ich halt nicht. fragwürdig. Ich meine, Ghibli hasst es, verglichen zu werden mit Disney, aber es ist an sich wie eine Was Art man, Disney-Film dann. was ich noch, was man noch sagen könnte, man, ich würde mich beinahe aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass man noch als einsteigermäßige Filme jetzt, könnte man noch sagen, von wegen der Final Fantasy VII Film beispielsweise. Final Fantasy VII als sehr, sehr bekannte, sehr, sehr beliebte Gaming-Franchise. Dann ein bisschen im Anime-Stil, relativ actionreich, mit halt dem, mit der Story, die man schon kennt. Könnte auch für, ist halt ein bisschen spezieller, Da klar, aber kommt es halt wäre drauf an, auch, ob die Person, der du das ja klar. empfiehlst, Final Fantasy gespielt hat. Sicher, aber das ist beispielsweise, ja gut, ich meine, sagen wir mal, wenn man sich für Anime interessiert, ist man, normalerweise könnte ich mir vorstellen, auch einigermaßen, von wegen schon, da mal ein bisschen nerdig eingestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Fandom beispielsweise nicht die Final Fantasy Franchise kennt. Den Leuten, die beispielsweise auch unsere Show schauen. Ja. Aber hey, ne? Aber Ich ich. meine, sowas in Richtung Filme könnte ich eher auch sowas empfehlen, was kein Standalone jetzt ist. Ja. Und wenn wir jetzt schon bei Empfehlungen sind, jetzt mal wirklich, wenn euch jemand fragen würde, welchen Anime soll ich schauen? Und der ist, sag ich mal, er ist vollkommen offen. Er will jetzt einfach nur eine Empfehlung haben. Was würdet ihr dann empfehlen? Für mich offen ist. Wenn er komplett alles gucken würde, was ich ihm empfehle, dann würde ich, glaube ich, eher einen der besseren Anime empfehlen. Jetzt nicht sowas wie Attack on Titan. Ich Ah, glaube, vorausgesetzt, er schaut zu Ende. etwas, was immer geht, ist Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, Das ist so. was, das gefällt sowohl Leuten, die schon viel geschaut haben, als auch Leuten, die halt einsteigen. Das Ich meine, Einzige, was halt abschreckt, ist die Folgenanzahl. wenn der völlig offen ist, würde ich sagen, würde ich sogar Monogatari empfehlen. Und zwar aus demselben Grund, wieso ich es auch so mag, weil es einfach ein gutes Gesamtbild bietet. Das Ding hat Action, es hat Comedy, es hat alles eigentlich irgendwo mit drin und ist recht anfängerfreundlich bei dem ganzen Kram. Jetzt mal Ja. mit den einzelnen Problemen damit mal abgesehen, aber es ist trotzdem, denke ich mal, ganz empfehlbar. Ja, aber ich würde mich davor scheuen, einen Anime zu empfehlen, der Fanservice hat. Jo, ja gut, bei Monogatari hält sich das stark genug in Grenzen. Ich würde niemandem auch jetzt sagen. Ja, doch. Wo sollen wir wieder damit anfangen? Nein, nein, wir lassen's. Ich denke mal, bei Monogatari hält sich das stark genug in Grenzen. Wenn, ich meine, gerade jemand, der, wie gesagt, völlig offen ist und auf sich sowas einlassen kann, gut, kann man auch sowas mal reinpacken, ne? Ja, dann würde ich aber eher Mononoke empfehlen, also die Serie, nicht der Film, weil der hat eine ähnliche Präsentation und ist meiner Meinung nach zugänglicher von der Story her. Und halt, ist halt eine Frage, weil es ist sehr episodisch und man weiß halt nicht, was die halt wollen, ob die jetzt, wenn die das Episodisches nehmen, kann es ja auch halt sein, dass sie dann das halt nicht so unterhalten finden wie eine straight erzählte Geschichte. Was ich mir nur vorstellen könnte, was eigentlich ganz interessant wäre, wenn man eine gesamte Serie empfehlen wollte. Weil gerade wegen Monogatari habe ich auch noch gerade im Hinterkopf, dass es da problematisch ist, von wegen, wenn man dann ankommt mit der Chronologie und so weiter. Aber was vielleicht ganz interessant wäre, auch für Einsteiger, wäre Fate, die Fate-Reihe. Ja, das würde ich Ich, ehrlich das. gesagt einfach nur nicht empfehlen, weil es, keine Ahnung, es Ich finde es blendet auch einen nicht mit gut. den Ich Visuals. meine, ich mag. Ja, klar, aber ich glaube, genau das ist eigentlich einer der Aber. Punkte, wieso ich das gerade für Einsteiger empfehlen würde. Ich meine, ich mag Fate nicht. Ich mag die Fate-Reihe wirklich, wirklich nicht. Aber es ist ein relativ cooler Mix zwischen eigentlich diesem relativ seichten Erzählen, was man eben von den Einsteiger-Anime schon kennt, was eigentlich das ist, was man jemand, der gerade ein bisschen skeptisch vor dem Ganzen ist, was die meisten halt schlichtweg sind, die gar nichts mit dem mit der Prämisse zu tun haben, eigentlich Ja. mögen. Plus die Visuals, plus halt das auch der recht gute Soundtrack. Eine Story, die, wenn sie denn gehookt sind, noch über mehrere Serien anhält, bis hin zu Blade Works, was sowieso eine Sache für sich ist. Aber Ja. das vielleicht eine, wenn man jetzt eine gesamte Serie nehmen würde, was ganz interessant wäre. Das Blöde ist nur dann halt, wenn er mich fragt, warum ich ihm das empfehle, dann könnte ich ihm nicht großartig eine Antwort geben, außer, oh, sieht nice aus. Vor allem die, ich weiß jetzt nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, aber die erste Folge von Fight Zero ist einfach nur 40 Minuten lang. Oh. Zwei Typen, die im Kreis Fate Zero, laufen und Fate Dinge Zero. erklären. Ja, Fate Zero würde ich sowieso nicht, man. Von wegen, wenn ich Fate empfehlen würde, dann würde ich direkt, glaube ich, direkt zu einer mit der Blade Works gehen. Fate Zero würde da sowieso rausfallen. Ich meine, sobald die zum Markt geht, dann kommt es vorbei für jeden Neuling. Naja. Was ich da mit dem Problem hätte, wäre halt wirklich die Reihenfolge, ähnlich wie bei Monogatari, weil ich nicht wüsste, was Das ist möchte er aber bei jetzt. Fate, ist aber bei Fate relativ unwichtig, oder? Also Ja. bei Fate würde ich sagen, wie gesagt, ich würde die Leute direkt zu Unlimited mit Blade Works schicken und jeder Fate-Fan, der jetzt hier zuhört, würde mich dafür wahrscheinlich am liebsten schlagen gerade. Weil Schau, es heißt ja Fate von wegen, Zero. oh, die Chronologie ist wichtig. Nein, Fate Unlimited Blade Works, das ist nicht egal, das ist ein Rework und das musst du vorher machen. Und das Novel am besten aus 60 Stunden. Und Ja, Fate Extra, was ist Fate Extra? die nehmen ihre Porn Games sehr seriously. Ja, Aber gut. was ich tatsächlich auch noch als recht einsteigerfreundlich aufgrund der Erzählweise finde, ist tatsächlich Shinsekai Yori, weil es halt Ah, wirklich? da, das ist zu langatmig. Das Shinsekai Nein, das Yori sind der Einstieg musste ist. ich ein bisschen arg durchkämpfen für die ersten paar Folgen und das ist sehr, sehr kritisch, finde Ja, ich. gut, wenn er jetzt, sag ich mal, von Realfilmserien kommt, dann muss auch bedenken, da dauert es manchmal 3, 4 Folgen, bis die Fahrt aufnimmt. Also, Ja, aber Shinsekai Yori ist ein bisschen problematischer. Shinsekai Yori, ich meine, das Ding schmeißt dir in den ersten paar Folgen so viel Brocken hin, von wegen, ja, die Prämisse, dass wir jetzt in Japan sind, alles ist abgeschottet, dann springen wir ein bisschen zwischen wie viel, 1000 Jahren. Von wegen, dann hier Magie, Katzen, Beyblade ein bisschen hier und dort, ja. die eine Nebenstory, von wegen, dass die Ratten die Menschen anbieten und hast sind. Dann kommt nochmal mitten drin die eine Szene von dem einen Kaiser, sagt von wegen, und die ersten Hunde, die aufhören zu klatschen, die sterben. Das. Ziemlich viel Aufwand dafür, dass in der eigentlichen Handlung eigentlich keine richtige Action vorgeht. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute relativ schnell abschalten. Ja, vor allem in Folge 4, wenn dann einfach die gesamte Folge nur Exposition ist und dieses komische Ding alles erklärt, da hatte ich schon ein bisschen Geduld haben müssen, damit ich da durchkam. Das ist ein guter Punkt, aber dagegen möchte ich stellen, dass es halt nicht so mit diesen Cliffhangern arbeitet, wie so viele andere Animes oder auch wie viele Ja, aber Realfilmserien, diese sondern. Cliffhanger sind ja auch teilweise Dinge, die Leute dabei halten, was zu schauen. Naja, Ja, aber dadurch weil funktioniert die Serie zumindest meiner Meinung nach eher wie, sag ich mal, drei große Filme. Und das macht es einfach vom Pacing her, macht es das besser, wenn du denn, sag ich mal, in der Story drin bist, dann, dass du das dann halt so schön einteilen kannst. Aber es sind valide Punkte. Was würdet ihr denn für Leute, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt, was würdet ihr für Leute empfehlen, die auf euch zugehen und sagen, ich möchte gerne eine Comedy-Show haben? Das ist extrem schwer, kommt man drauf also an. Wenn die auf Slice of Life Comedy stehen, dann K-On. Ja, nein, dann mal rein, sagen wir mal reine Comedy, geben wir euch nur Comedy. Wow, da habe ich ja so viel Auswahl. kenne ich nur die Geo. Ja, das ist halt so, dass nein, man irgendwie den Humor wissen muss. Nein, es darf nur das Genre Comedy haben, sondern einfach nur dieses eine Stichwort Comedy. Ja. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich habe schon den Fehler gemacht. Dafür müsste ich wissen, was für einen Humor die haben. Ja, ich hab mich schon ein bisschen verbrannt bei sowas. Es sind Leute auf mich schon zugekommen und haben mich gefragt, von wegen, was ich denn in Comedy-Shows empfehlen würde. Und ich bin ja eigentlich ziemlich begeistert von Sayonara Setsubou Sensei. Das ist etwas schwierig für Anfänger. Ja, exakt. Und da sage ich von wegen, was ich bei Sayonara Setsubou Sensei sage, von wegen, wenn ich das empfehle, dann sage ich einerseits, das ist ein ziemlich schwarzer Humor und ich erkläre eine der 10, sagen wir mal die Eingangsszene, einfach nur damit die Prämisse kennen und dann selber schon von wegen, okay, das könnte was für mich sein oder nicht. Ich meine, die Szene ist relativ offensichtlich ein Lehrer, der super pessimistisch ist und eine gesamte Klasse unterrichtet, wo jeder einen absoluten Knick hat. Klärt man ein bisschen in den Hintergrund und schaut dann, okay, könnte das sein für Comedy. Und die meisten Leute, die dann daraufhin reingeschaut haben, Sayonara Setsubou Sensei, sind am Ende noch zu mir zurückgekommen und haben gesagt, nee, das ist trotzdem nichts für mich. Deswegen, das wäre mal ganz interessant zu hören, weil wenn ich so auf meine Liste schaue, die Comedy-Shows, die mir noch in den Kopf kämen, allerdings alle halt, gut, man könnte sagen Nishijo, aber ich denke, ich würde auch eher in diese Richtung von wegen dieses Slice-of-Life-Comedy-Shit dann gehen. Da, also, wenn's ein Junge ist, also nicht. Sagen wir mal so, keine Ahnung, jugendlichen Alter oder so. oder halt, dann machen wir uns jetzt ja richtig einfach, okay. Ja, würde ich höchstwahrscheinlich Nichi Bros empfehlen, aber das habe ich auch schon öfters erwähnt, was einfach sozusagen Slapstick ist mit Teenagern, weil es halt auch sehr relatable ist teilweise, weil die einfach so Zeug machen, das man selbst als Jugendlicher gemacht hat, aber halt komplett überzogen. Und ja, das würde ich sagen, das ist leicht verdaubar. Zumindest leichter. Wie bitte? Ja? Nee, ich auch noch. Okay, ja, zumindest leichter zu verdauen als jetzt Sayonara, als Bonus Sensei. Die einzigen zwei Shows, nämlich die mir noch einfallen würden, und das ohne in die Richtung von wegen jetzt wirklich diese reine Slapstick-Shows zu gehen, wie Kill Me Baby oder Plastic Nase und so weiter, die ich absolut genial finde, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe diese Art von. Super dumm Humor, sehr gut. zwei Shows, die mir halt einfallen würden, das ist einmal Maria Hollick, aber das Ding ist genauso speziell. Ja. Und das Einzige, was ich dann noch nehmen würde, wenn es wirklich jetzt die Gruppe Jugendlich, Männlich und so weiter ist, dann würde ich fast sagen Hayori Nyaku-san. Was ist das? Hayori, kennst du nicht? Das ist, ach du Scheiße, vor 2 Jahren, glaube ich, ist das geehrt. Geht praktisch um Cthulhu-Mythos meets Romcom, Harem. Alles klar. Und das, was die Show relativ unterhaltsam macht, ist, sie ist zwar unglaublich cheesy, aber cheesy ist echt gut meistens. Ist für mich. Nicht in dem Stil, wie die es aufbauen, aber es ist schwer. Ich müsste dafür, keine Ahnung, ein paar Szenen einfach mal nennen oder erklären, aber ich glaube, das passt hier nicht gerade wirklich ins Thema. Ja. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass Hayori beispielsweise sehr viel mit References arbeitet. Leute, die jetzt beispielsweise noch gar keine Shows gefunden haben, Hayori verarscht, sagen wir mal, Animes auch doch, die eigentlich jeder mal gesehen hat, wie beispielsweise Pokémon. Es gibt in der ersten Folge eine Szene, wo sie das sowas verarschen. Oder beispielsweise Monster Hunter ziehen sie konstant durch den Dreck. Ja, so nice. Wäre sie halt. Das muss ich schauen. Und die gesamte Show arbeitet auf dem Cthulhu-Mythos als Prämisse. Im Sinne von, ich erkläre einfach mal ganz grob, worum es geht. Normaler Schüler wird von Monstern aus den Cthulhu-Mythen gejagt und ein alter Gott in Form eines Schulmädchens kommt halt auf die Erde und rettet ihn in der ersten Situation und sagt halt von wegen, oh ja, ich bin auf dieser und dieser Mission und ich habe dein Profil gelesen und ich habe mich sofort in dich verliebt. Und wie gesagt, ihr Tick ist, dass sie ein alter Gott ist aus dem Cthulhu-Mythos, die für eine intergalaktische Station arbeitet. Und es ist halt ein Haufen Nebenstories, aber es ist halt extrem Comedy-lastig und schmeißen halt diesen cheesigen Romance-Kram mit rein. Aber es ist sehr charmant. Ich mochte die Show. Ich habe der eine 8 von 10 gegeben, auf subjektiver Basis halt, aber schon unter den Comedy-Shows, die so ein bisschen auf diese Richtung Romance haben und so weiter gehen, ist die echt gut. Wenn es halt eine Show mit Witz sein soll, dann könnte ich sogar eigentlich JoJo empfehlen, weil ich habe ehrlich gesagt schon ziemlich viele Leute gesehen, die das schauen, obwohl die eigentlich gar nicht wirklich so Anime-Fans sind. Halt Leute, die generell vielleicht mal Dragon Ball schauen oder so, aber ansonsten nicht wirklich mehr. Und da Jojo halt teilweise ein Shonen ist und ziemlich halt crazy drauf und so, da könnte man irgendwie Leute auch etwas in diese Art japanischen Humor irgendwie reinkriegen. Da ist halt, es ist lustig. Also ich glaube, darüber würden eine Menge Leute auch lachen, die jetzt keine Ahnung von Anime haben. Und es hat gleichzeitig halt dieses Retro-Feel zu sich und keinerlei Fanservice und so ein Scheiß halt. Es ist Best. halt, ja, von oben bis unten ist es halt auch cheesefest und ich denke mal, an dem Erfolg von Kung Fury oder so kann man gut sehen, dass die Leute darauf abfahren. Also würde ich sagen, Jojo wäre eine gute Empfehlung. Also als einer der ersten. Die Go-To-Show ist doch sowieso Space Dandy. Wie bitte? Die Go-To-Show überhaupt ist doch sowieso einfach Space Dandy. Also Space Dandy. Ja. Ja, Space Dandy ist ja. Space Dandy. Ich meine, die Japaner selbst dachten ja sogar, dass das eine ziemlich gute Gateway-Show ist, weil das ja gleichzeitig auch im amerikanischen Fernsehen lief, wie im japanischen. Also ja, Space Dandy ist eigentlich auch eine gute Empfehlung. Also es ist keine schlechte Show zumindest. Stimmt ja eigentlich, Ja. das ist ja Comedy. Warum ist mir das nie eingefallen? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Ja. Warum habe ich nicht gelacht? Ich habe teilweise gelacht, aber ich glaube, Space Dandy Opening hat ist eh sich. das Beste. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Warte, ich kann das es dir gerade von Problem. neben hier reinschicken, dann kannst du ja mal den machen. Das Problem bei Empfehlungen von Comedy bei mir ist, dass ich halt einen echt schlechten Humor habe. Und deswegen Ja, es gibt ja würde keinen ich. schlechten Humor, es gibt ja nur Naja, den also. falschen Humor. Ja, also es fühlt sich falsch an, dass ich über manche Dinge lache. So sage ich mal so. Also, zum Beispiel, ich habe über Dempa, Tekina, Kyojo gelacht, was halt eigentlich nicht witzig sein soll. Aber ich fand's halt Dreh einfach. doch ein bisschen das Messer in der Wunde, ist in Ja, Ordnung. es ist. Sorry, aber ich fand das halt einfach so lustig. Und ich meine, es geht Fand's um. auch lustig, also. Ja, es geht irgendwie um. Was? Saiyan. Mörder, Und das mit Psychopathen. diesen Glückspunkten und sonst was, was die da Ja, erzählt ich hat. rede Und nicht mehr mit euch. ich fand das, keine Ahnung, für mich hat das alles keinen Sinn gemacht. Ja, mir ging es einfach um die Art, wie das präsentiert wird, also die Dialoge und die Ihr habt den Einstellung. Anime nicht verstanden. Oh, das kann man bei dir auch über Evangelion sagen, ja. Das weiß man Ist ja er noch nicht. recht. Die Unterhaltung hatten wir noch nicht geführt. Nee, es ist halt wie gesagt, ich habe echt, das wäre echt schwierig. Baccano wäre vielleicht sowas, weil es halt auch lustig ist, aber halt mehr Fokus auf, sage ich mal, allgemeine Unterhaltung legt. Also an sich ist Baccanus Witz eigentlich nur zwei Charaktere, der Rest ist eigentlich ziemlich serious. Ja, aber ich meine, die ganze Szenerie ist halt witzig. Das ist halt jetzt nicht so Punchline-mäßig, sondern es ist halt eher das Gesamtkonstrukt, was irgendwo den Witz erzeugt, finde ich. Dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt über so. Katanagatari ist halt so, ist auch so, sag ich mal, Meta-Humor. Und Mononoke ist tatsächlich, die Serie ist tatsächlich, finde ich, wirklich witzig. Einfach auch aufgrund der Echt? Präsentation. Aber es ist halt nicht, Ich habe gehört, die Serie soll eigentlich eher halt depressiv machen. Also nicht depressiv Mononoke. machen, aber halt die ist halt. Ich glaube, Anime Every Day hatte das als Ja, das ist Horror-Anime so, ja. erwähnt. Ja, ist es auch, aber es ist halt einfach, die Präsentation ist halt einfach teilweise echt verdammt witzig, weil es gibt ja immer diese Werbescreens, wenn dann halt Werbung kommt im japanischen Fernsehen und da fängt halt ein Charakter an zu reden, ja, ich bin der großartige sonst was und dann zack, Schnitt, Werbescreen und dann geht es in der nächsten Szene weiter, ohne dass der zu Wort gekommen ist. Solche Sachen. Und das ist halt, die Präsentation ist halt witzig, aber das gibt es halt keine richtigen, sag ich mal, Punchlines oder Witze in dem Sinne. Es ist halt einfach eher die Art, wie etwas rübergebracht wird. So. Und dann halt Usagi Drop ist auch noch so eine Sache, die durchaus sehr witzige Stellen hatte, aber auch Ah. mehr damit punktet, dass es halt, sag ich mal, einfach sehr lighthearted Soft-Drama ist. So. Aber Es ist es ist halt charming, kein. aber ich fand es jetzt nicht lustig. Oh, es gab schon, naja, es gab schon ein paar witzige Szenen, die einfach süß waren in dem Sinne, aber wirklich, wie gesagt, ist kein Punchline-Humor. Das ist tatsächlich, es gibt keine richtige Anime-Sitcom in dem Sinne. Gut. Aber wenn wir bei Empfehlungen sind, so, wenn man jetzt wirklich reine Action-Anime empfehlen wollte, wäre wahrscheinlich auch Gurren Lagann etwas, was man empfehlen könnte. Man könnte es, aber müsste auch irgendwie wissen, ob derjenige sich auch ein bisschen Silliness einstellen kann, die sich. Weil Gurren Lagann ist zwar silly in der Hinsicht, wie es auch manchmal JoJo ist, oder meistens JoJo, aber teilweise nehmen die sich ein bisschen ernster als JoJo und das könnte eventuell dann wieder abschrecken, weil man sich dann denkt, was brüllt die so viel rum und woher kommt diese Energie, die sie in diesen Robotern haben und was weiß ich. Aber also es ist halt auch sehr animehaft in der Hinsicht, dass es auch halt ein Shonen ist, aber hat auch Fanservice, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich eher die Filme empfehlen, weil die haben das Ganze ein bisschen schneller verpackt, weil ich glaube, der Anime hat eine gesamte Folge, die einfach garbage aussieht und dann nochmal eine gesamte Folge, die einfach nur Fanservice ist am Strand. Weiß ich nicht, ob das so ein guter erster Eindruck wäre, aber ja, Gurren Lagann ist eigentlich nicht schlecht. Fanservice am Strand ist doch sowieso einfach überall dabei. Ja, muss aber nicht sein. Ist zumindest ein großer Pluspunkt, wenn es nicht dabei ist. Das stimmt. Ich fand's noch bei Gurren Lagann eigentlich absolut im Maße, also. Ja, am Anfang war es eher. Also in der zweiten Hälfte hat man fast gar nichts mehr davon, also abgesehen von Yoko selbst. Hast du den Fanservice einfach nicht mehr wahrgenommen? Du hast dich daran gewöhnt, ja. Das ist gut möglich. Ich bin ja sowieso jemand, der. Mitunter seltsamste Show, die ich mitbekommen habe, worüber jemand mit Anime angefangen hat, war immer noch Girls und Panzer. Lol. Keine Ahnung, Was? wieso Moro jemand Show. sowas packt, aber. Ja? Tja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, vielleicht war es die Wehrmachtsmusik, als die Maus Oh eingefahren ist, ich ja. weiß es nicht. Das wird sein. Er ist einfach Ja. panzergeil. Das stimmt allerdings. Der Kerl spielt den ganzen Tag World of Tanks, War Thunder und Ja, dann wird's Warframe. das Alles, was gewesen mit sein. War anfängt oder mit World, also. Ja, das, ich glaube, das ist sogar einer der besten Punkte, die man halt in Betracht ziehen kann, wenn man jemand etwas empfehlen will. Dann fragt man erstmal so, oder vielleicht wenn man die Person kennt, dann nimmt man irgendwas, das irgendwie verbundbar mit demjenigen ist, sodass er Ja, irgendwie. was halt, man fragt einfach, was ist deine Lieblingsrealfilmshow und Du dann guckt stehst man auf einfach nach Panzer, einem nicht Anime. wahr? Magst du süße Mädchen? Magst du Ja. süße Mädchen und Panzer? Da habe ich die Show für Ja, dich. ah, süße Mädchen nicht so, aber Panzer, oh ja. Da sitzt der dann vor der Show und während alle sich an den süßen Mädchen aufgeilen, dann denkt er, oh, was für ein schöner Panzer. Oh yeah. Ich glaube, wir sind sogar alle in CG, ey. Quality hat Panzer. Oh ja. Mein erster Gedanke war nicht mal von wegen, magst du süße Mädchen, magst du Panzer? Magst du Rassismus oder magst du Panzer? Wenn sie da Ah anfangen, von wegen ja. mit Katjuscha rumzuspielen, die ganze Schwasse, das war schon ein bisschen uff, okay. Naja, was ich noch sagen wollte wegen Fanservice, ich bin ja jemand, der sich da nicht so dran aufregt. Ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Ja, es ist halt ein ziemlich großes Image-Problem, das man halt irgendwie immer mitbekommt. Weil entweder ist Anime für Kinder oder ist es für Perverse. Und dann denke ich mir so, okay, dann will ich beides irgendwie vermeiden, wenn ich etwas empfehle. Oh, guter Punkt. Wobei man, also ich finde, man sollte dann, man sollte nicht sagen, ach nee, das gibt's nicht in Anime, sondern es ist ja nicht so, dass Fanservice per Man se, schmeißt Leute einfach sofort ins kalte Wasser. Super Sonico, let's go. Ja, Oh Mann. es, ja, oder wie heißt es, Queen's Blade oder so? Ja, Queen's Blade, genau. Ja, aber Shit. es gehört ja halt doch irgendwo dazu und man kann ja auch durchaus Beispiele finden, wo Arten von Fanservice dabei sind, die, erträglich sind, also wie zum Beispiel in Gurren Lagann. Ja, das ist halt dann aber auch, ich weiß auch nicht, halt wenn es halt komplett offensichtlich ist, wie zum Beispiel auch in Bakemonogatari halt teilweise, ich meine, die erste Szene, die man sieht, hat Panties drin. Und bei Gurren Lagann ist es ja teilweise irgendwie nur halt, wie die gekleidet sind halt. Ich meine, Yoko hat nur ein BH an oben und das ist halt sozusagen dann der Fanservice. Ja. Oder man empfiehlt einfach Koyo de Oshigoto, die Animation. Ja, OVAs. OVAs sind immer eine gute Empfehlung, habe ich gehört. Ja, die sind kurz, sind schnell vorbei. Da muss man sich das nicht so lange Ich antun. meine, es gibt ein paar OVAs, die sich für sowas anbieten würden, aber die sind meistens halt immer sehr speziell. Da müsste man halt auch wissen, von wegen, auf wen man dazu geht. Man könnte einfach Gunbusters empfehlen. Ist auch Ich eine OVA. meine, Besten die zweite Season. eine OVA, die mir einfällt, aber die relativ, ja, die einzige Standalone-OVA, die eben mir jetzt einfallen würde, die man empfehlen könnte, wäre jetzt so ein Kram wie Shinigami no Ballad. Aber das Ding ist schon speziell genug. Ja, aber die Frage ist, ob man das dann unbedingt vermeiden sollte, das Spezielle, weil es ist ja auch irgendwo das, was Anime ausmacht, Also dass wenn du halt was jetzt. ganz Spezielles hast. Ich glaube, wir stellen uns aber alle irgendwie so den Normalo normal, der normalste Ja. Normalo vor, der Oder Velikta sagen wir mal, Tag und der dann Nacht guckt einfach oder mit so. Naruto einsteigt oder was? oder einfach Nee, was also mit der Naruto würde generellen ich nie Masse am empfehlen. ehesten noch empfehlen würde. Ja, aber schon sind da selten dabei, außer vielleicht Fullmetal Alchemist. Oder Hunter x Hunter dürfte auch noch gehen. Ah, Hunter Ja. x Hunter hat vor allem im vorletzten Arc echt Pacing-Probleme. Das kann Es ich mir ist auch sehr vorstellen. langsam da. Ja, das ist eben das Ding. Also ich glaube, das ist halt lang und wenn du dann halt den ganzen Chimera-Arc hast, der ist halt, der fühlt sich schon sehr gezogen an. Würdet ihr wirklich einen Anime empfehlen, der mehr als 100 Folgen hat, als einer der ersten und Nee. Einsteiger-Anime? Also. Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Aber es wird halt auch funktionieren als Shonen, falls da jemand wirklich sagt, ey, empfehl mir was mit über 100 Folgen. Wer sagt das denn bitte? Von wegen, oh, ich will mal anschauen, von Masochisten. wegen, ob Anime was für mich ist. Oh, hier hast du keine Ahnung. Schon Jemand, der 50 viel Folgen würden zu mich da viel so Zeit tierisch hat, hallo? 50 Folgen würden mich da tierisch anstrengen. So gesagt, von wegen, ich würde eher sogar für, sagen wir mal, 12 Folgen plus minus gehen, da würde beispielsweise Hayore auch noch mit reinpassen. Das Ding hat einfach zwei Staffeln. Von wegen, wer dann wirklich noch Bock hat, das weiter anzuschauen, gut, der kann es machen. Ansonsten, dann ist man nach 12 Folgen fertig, sind 4 Stunden, um Gottes Willen. Ja, also das ist ja auch der Riesenunterschied zu Realfilm, Serien, wo du dann halt einen Tag dran sitzt und so ein Anime hast, in 4 Stunden fertig. Ist ja auch der schöne Vorteil. Also was ich mir so denke, ich würde halt einfach so ein Paket machen, wo du, sag ich mal, alle Auswüchse von Anime hast. So einmal richtig geile Story, Kriegst also du mal was. einfach eine 2 GB WinRAR, alles klar. Genau. Natürlich. Also einfach mal eine richtig geile Story, sowas wie Shinsekai Yori, aber da bin ich halt auch nicht so 100% dabei. Gurren Lagann, so als pure Unterhaltung oder eventuell FSCL, aber FSCL ist sehr referenziell. Film, ja. Das ist vielleicht auch nicht so empfehlenswert. Dann halt sowas wie Usagi Drop oder Barakamon, aber Barakamon habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich das auch noch nicht einschätzen. Und dann halt einfach etwas mit sehr abgefahrener Präsentation wie Mononoke, Aber FLCL Bakemonogatari. ist auch ziemlich abgefahren in der Präsentation. Ja, also nicht so wie Mononoke. Ja, halt Also, nicht vom Style her, aber ja, halt. genau, das ist der bessere Begriff, der Style. Also, Mononoke ist halt echt ist ein Style-Monster, so. Ist auch ein bisschen Style over Substance, so gesehen. Aber, No Game No Life. ja. Womit wir wieder da sind. Genau, wenn nur Game nur live sind. Also wenn ich mir wirklich Arbeit machen wollen würde, dann würde ich tatsächlich auch das so machen, dass ich dann irgendwie verschiedene Arten von Kategorien habe, Plebtier oder, keine Ahnung, Comedy und gute Story, gute Charaktere, bla bla bla. Aber wer macht sich wirklich so viel Arbeit, um einer Ich würde Person mir ein Anime zu höchstens empfehlen? irgendwie eine Liste machen, wo ich alles draufschreibe, was mir gefallen hat. Ein paar Sätze dazu und dann weiß die Person auch, okay, das Also ist gut, schreibst du was eine für mich so. Review für das eine, für die eine Ja. Person? Natürlich können wir einfach Nicht mal sagen. das, einfach einen Satz dazu, was da drin vorkommt und was das ist, Ja. damit der eine grobe Übersicht hat. Muss ja jetzt nicht irgendwie die komplette Serie da drin beschreiben mit all ihren Stärken und Schwächen. Shit bringe ich nächstes Mal. Das nächste Mal, wenn mich irgendjemand, den ich kenne, nach einem Anime fragt, ich sag dem, gib mir einen Tag Zeit und gib dem am nächsten Tag eine Mappe oder so in die Hand. Ja, so eine Riese mit Analysen am besten noch, so warum das gut ist und so. Ja. Ja, von Von allen wegen diese, möglichen die, von YouTubern. wegen mit so einem dicken Überschrift, Blatt doch Spoiler und da hinten einfach die gesamte Symbolik einfach mal beschrieben und erklärt. Einfach weil es Spaß macht. Dann machst du das einmal und dann hast du es für die nächsten Personen, ne? Richtig. Spaß Das zu der, die Arbeit. habt die Mappe dann einfach 7-mal als Kopie daheim rumliegen. Jedes Mal, wenn mich Speicherst jemand fragt, hier hast du. Viel Spaß. oder dir du einfach eine stellst es. Datei ab auf deinem PC und dann hast du es Genau. auch. Nächsten Tag kommst du dann wieder und fragst mich von wegen Seite 7, kommt das auch im Test vor? Ja. Oder du stellst es online und gibst ihnen dann einfach einen Link. Ja, exakt. Wird hier immer effizienter. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich, würde ich mal sagen, soweit am Ende, es sei denn, Asen möchte noch was Großartiges erzählen. War ja dann ein richtig kurzer Podcast. Was ist los heute? Ja. Ja, Naja, mir fällt das auch irgendwie Glück. nicht großartig mehr ein. Ja, Ja, nicht naja, wirklich. ich habe ja den letzten habe ich, den ich hochgeladen habe, der ging ja fast 2 Stunden. Da ist es nicht so Kann man schlimm, auch wenn mal es auch wieder mal ein bisschen was kürzer ist. Kürzeres machen, ne? Also, das Wie ist der Fast Food. Ausgleich. Naja, Asen kann halt einfach gerne, wenn er möchte, ein bisschen wieder über seine Visual Novels erzählen, so. Ja, soll ich euch was vorlesen? Nice, Hast du wieder Geschichtsstunde mit Arthur. irgendwelche Ja, Pornobeschreibungen? so. Ist schlecht, ich bin in Hotz. Ja, und das Schade. gibt's dort nicht? Das ist sehr schade. Ja, nee, Enttäuschend. in Hotz gibt's das leider nicht. Tut mir Schwaches leid. Spiel. 3 von 10. Das ist mittlerweile die Minimalvoraussetzung, nicht wahr? Natürlich. Ja. Ich spiele nur noch Spiele mit sowas. Alles klar. Das ist eine gute Entscheidung. Naja, wenn das Gameplay mies ist, dann muss ich ja irgendwas anderes als Unterhaltungswert haben. Ja, ist echt so. So ein Rückfallplan, wenn das Spiel irgendwann langweilig wird. Hast du schon einen Plan für nächste Woche? Was, Thema? Yes. Nö. Aber okay. Kannst du gerne also ein Thema vorschlagen. Ja. Ich mach mir jetzt keine großen Gedanken. Aber bevor wir jetzt hier uns noch weiter verrennen. Ah ja, hier die Abschlussformel noch. Genau. Muss ja noch mich verabschieden und euch noch verabschieden. Ihr könnt Werbung für eure Kanäle machen. Wobei ich glaube, darf ich einen Vorschlag machen für zukünftige Shows? Du als Host mit Facecam. Oh ja. So ist mit drin. Das machen wir dann als Google Hangout. Das wird ja, nee, dann können wir anfangen mit sogar von wegen hier Catchphrases. Dann hast du nicht gesehen von wegen, ich meine, ich komme immer zu spät. Das ist schon mal der erste Running Gig, den wir dann einführen können. Und kann jedes Mal, wenn wir dann den Podcast beenden, dann macht Lassik so eine Cringe-Face in die Kamera. Das wird dann so eine richtig schlechte Talkshow wie im deutschen Fernsehen. Nice. Ich hole mir einen Hut und eine Flinte, damit ich meinem Namen besser entspreche. Und einen toten Igel, den ich auf den Tisch lege. Ja, ich sag dann zum Einstieg immer, ich bin einer der wenigen. Ja, ja. Richtig. Genau. Siehst du mal, die ersten Paketschwäses haben wir schon jetzt, bis wir das nur anständig umsetzen. Das geht steil, das geht viral, sag ich dir. Schlechter als im Fernsehen können wir es gar nicht hinbekommen. Also schon sehr schwer. Das sollte auch nicht viel der Maßstab sein, ehrlich gesagt. Ja. Aber egal, ich meine, ihr könnt Werbung für eure Kanäle machen. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand meiner Abonnenten euch nicht kennt. Ich glaube, die meisten kennen dich von uns. Ja, so wird es sein. Aber passt schon. Also gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schreibt mir PN bei YouTube oder bei Skype oder in die Kommentare. Ihr könnt beim nächsten Podcast dabei sein. Oh. Nee. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nachdem ich euren Mal qualifiziert habe. Genau. Wenn ihr uns abonniert. Falls ihr einen Proxy-Account nur habt, dann seid ihr schon disqualifiziert von Anfang an. Nein, wieso? Wir brauchen ein bisschen Feuer hier drin. Ich meine, wir sind doch nur. Wir sind ein paar verbitterte Elitists. Wir brauchen ein paar Leute mit Shit-Taste, die wir dann ausmachen können. Ja, okay, dann. Genau. Aber bitte nur einen, damit wir in der Überzahl bleiben. Wenn wir das wirklich zu so einem richtig großen Podcast machen wollen, dann brauchen wir noch das Quoten-Vibe. Ah, stimmt. Vielleicht noch ein Agent. Am besten das eine Grill, was auch edgy Animes schaut, mag. Oh, nice. Ja. Ne, wir müssen halt unsere Reichweite erhöhen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich überlasse die letzten Worte meinen Gästen. Bye, bye. Ciao. So wertvoll. Dankeschön. Schaut mein Stuff oder auch nicht. Whatever. Ihr abonniert Igeljäger, wenn ihr ihn abonniert habt. Yes. Vor allem, wenn ihr Proxy-Accounts habt.